Flüchtlinge stiegen ins Boot hinein. Der beste Freund des Europäers, wohl der Weiße Hai. Ein armer Flüchtling, Lampedusa, dort hat's gekracht. Der eine wird als Christen tarnt, da sind's halt nur acht. Acht arme Flüchtlinge, den Grenzzaun überstiegen. Doch einer hatte TBC, da waren's nur noch sieben. Sieben arme Flüchtlinge, die hatten wild Sex. Deine Esel hat sich gewehrt, da waren nur noch sechs. Sechs arme Flüchtlinge, fünf waren Kannibale. Mit Haut und Haaren aufgefressen, übrig blieb nur ne Sandale. Töten vorne Flüchtlinge, die tranken deutsches Bier. Der eine griff zum Oettinger, da waren's nur noch vier. Flüchtlinge hatten ne Schlägerei. Mit einem deutschen Hooligan, da waren's nur noch drei. Drei arme Flüchtlinge hatten kein Klopapier dabei. Einer, der nahm den Koran, da waren's nur noch zwei. Zwei arme Flüchtlinge langweilten sich im Heim. Einer machte Feuer und danach war er allein. Flüchtling, will ich nicht allein.